Soldat sein heißt zu jeder Zeit. An Jotje völlig reinem Leben, an Sitte und Gehorsamkeit. Da will ein gutes Beispiel geben und unbedingt muss weit und breit die Stimme man zum Lob erheben, wenn man vernimmt, was Preußens Staat für prächtige Soldaten hat. Denn der Herr Hauptmann ist gewillt, dass tadellos sei seine Truppe. Ist's nicht der Fall, der Zorn ihm schwillt, die füsiliergenannte Puppe sei darum unentwegt gedrillt. Wie es geschieht, das ist ihm Schnuppe. Dafür weiß ja der Herr Sergeant manch Mittel, das sonst unbekannt. Was liegt an einem Marenpuff? An einem Stoß der Degenscheide. Was liegt daran, trifft dich ein Puff in eine Lende oder beide? Und wenn auch wirklich wer im Suff durchpiekt ja deine eigene Weide, so wollen wir doch für Geister schreien. Oh, welche Lust, Soldat zu sein!